Kaffee kochen und Aktenordner einräumen etwa? Naja, auch das gehört manchmal dazu. Spaß beiseite. Ich denke da eher an Recherchearbeit im Internet. Die ist doch auch wichtig in unserem Beruf. Und die jungen Leute sind da oft viel fitter als wir. Unsere Praktikantin muss erstmal die Abläufe in unserer Arbeit kennenlernen. Ja, klar. Sie soll sich ja ein realistisches Bild machen. Okay, ich zeig ihr am ersten Tag erstmal alles Wichtige und du kannst dir sinnvolle Aufgaben für sie überlegen.